Kapitel 5 Mongoloid. Don nippte am Whisky und schaute Kalle an. Hatte er wirklich einen Gehirntumor? Im Schein des Feuers sah er gesund aus, sein Gesicht strahlte rosig. Er dachte daran, dass alle Menschen im Lagerfeuerlicht einen Zauber haben. Kalles Augen funkelten beim Erzählen. Wenn er wirklich todkrank ist, dann konnte er es gut verbergen. Don lauschte gern seiner Stimme, die ihn die letzten Jahre begleitet hatte. Auch Kalle nippte am Whisky und erzählte weiter. Ohne dich hätte ich unseren zweiten Urlaub nicht erlebt und wäre kein Held geworden. Ohne unsere Fahrt ins Flachland würde mir das Sterben schwerer fallen. Durch unsere zweite Fahrt weiß ich, dass ich als Held sterben werde. Ich bin leider sicher, dass es keinen Himmel gibt, aber sollte ich trotzdem mein Leben nach dem Tod haben, kann ich dort wenigstens meine Heldengeschichte erzählen. Ich lerne zu begreifen, warum diese Aussicht sehr tröstlich sein kann.